Telekom-Fernsprechkabine Friedelstraße 34 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein mit einem gelben Edding auf dem grauen Untergrund gezeichnetes Chien du Toit oder du Toit, keine Ahnung, was es bedeuten soll, also ein Graffiti. Ansonsten zwei Bons, einer von Plus. Derjenige, dem dieser Bon von Plus Wildenbruchstraße 55 einst gehörte, der hat Folgendes gekauft: Zwetschgen für 1,49 €, Schokokeks für 69 Cent, Grießerdbeeren für 65 Cent, Haarmilch für 62 Cent und Putensalami für 99 Cent, macht zusammen 4,44 €, Rückgeld 56 Cent. Und aus diesem gleichen Plus der Wildenbruchstraße ein weiterer Bon, Leergut minus 1 Euro, Mineralwasser 19 Cent, Einwegpfand PET 25 Cent, Villa am Wai 1,99 €, Frühstücks 1,9 €, Schlagsahne 37 Cent, Knoblauch 99 Cent, zweimal Fixgulasch 25 Cent, dann noch etwas, was ich die Goutier nennt, für 35 Cent und Diätpfannen für 59 Cent. Alles zusammen 5, 32. Dann gehört zur weiteren Ausrüstung ein zerknülltes Tempotaschentuch, böse vollgerotzt. Eine Vogelfeder, auch sehr interessant. Wahrscheinlich hat der Fuchs aus der Sanderstraße die hierher geschleppt. Sowie eine kleine Flachmann-Flasche mit der Aufschrift Original Landwirts-Wodka nach altem Rezept gebrannt. Ein Landwirts schmeckt immer, 37,5%. Landwirts GmbH Elsfleth, vormals Steinhagen. Ja, so weit, so gut. Jetzt noch eine kleine Außenberichterstattung. Da hängt nämlich auch noch ein schöner Zettel dran. Und zwar mit der Aufschrift: Suche besondere 1 bis 2 Zimmer, Küche, Bad, Wohnung. Altbau? Fragezeichen, Balkon? Fragezeichen, Dielen, Parkett? Fragezeichen, bis 600 € warm? Fragezeichen, Provision 200 € für erfolgreiche Vermittlung. Dieser Mensch sucht ab 1.9., 1.10. oder 1.11. Ja, die Telefonnummer ist hier von diesem Zettel zu entnehmen und, naja, wie gesagt, 200 € für eine erfolgreiche Provision. Ansonsten, außer den üblichen Handwerkern, hier in der Friedrichstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.